1. Einsam Asafs. Gott ist wahrhaftig gütig gegenüber Israel, insbesondere gegenüber denjenigen, die ein reines Herz bewahren. 2. Denik wer ich beinahe vom rechten Weg abgekommen, da mein Standhaftigkeit ins Wanken geriet und ich fast den Halt verloren hat. 3. Ich empfand nied gegenüber den Hochmütigen, als ich beobachtet, wie sorglos und erfolgreich die Gottlosen erleben führen. 4. Es scheint, als blieben sie von körperlichen Qualen verschont, denn ihr Körper wirkt gesund, kraftig und wohlgenaut. 5. Sie bleiben von den üblichen menschlichen Mühsalen unberührt und müssen nicht die Plagen ertragen, die andere Menschen heimsuchen. 6. Infolgedessen tragen sie ihren Stolz wie ein Kostbar Halsket zur Schau und Hallen sich in Gewalt wie in ein Gewand. 7. Er Wohlstand führt zu moralischer Blindheit, so dass die Bösen Absichten ihres Herzens angehindert und die Oberfläche treten. 8. Sie spotten über ander, außen sich in boshafter Weise und sprechen volle Arroganz über die Unterdrückung ihrer Mitmenschen. 9. Mit ihren Worten greifen sie sogar den Himmeln, während ihr Sund sich anmaßt, über als auf der Oder zu erteilen. 10. Aufgrund dieses scheinbaren Erfolgs wenden sich viele Menschen ihnen zu und nehmen ihr falschen Lehren gierig in sich auf. 11. Sie stellen spottischen Frage, ob Gott überhaupt Kenntnis von ihrem Handeln hat oder ob der höchste Überwissen verfügt. 12. So stellt sich die Situation der Gottlosen dar, sie leben in ständiger Ruhe und hoffen dabei an aufholig Reichtumen. 13. Ich fragte mich, ob es wollig vergeblich war, mein Herz rein zu halten und mein Hand in Unschuld zu waschen. 14. Schließlich wird ich den ganzen Tag über geplagt, und jeden Morgen begann mein Zaktigung von Neuem. 15. Hat ich jedoch beschlossen, die Zweifel offentlich auszusprechen, so hat ich die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. 16. Ich bemüht mich intensiv, diesen Widerspruch intellektuell zu erfassen, doch die Aufgabe ist jen mir äußerst massam und belastend. 17. Dies endet sich erst, als ich in das Heiligtum Gottes ging und begann, über das entgültige Schicksal dieser Menschen nachzudenken. 18. Tatsächlich stellst du sie auf einen unsicheren, schlupfrigen Boden und lässt sie schließlich in ihren eigenen Ruin stürzen. 19. Why plötzlich werden sie vernichtet, sie gehen innerhalb eines Augenblicks unter und finden dort schreckliche Reines ein Ende. 20. Why ein Traum nach dem Erwachen verblasst, so wirst du, Herr, ihr Einbildet Bedeutung verschwinden lassen, wenn du handelst. 21. Als mein Herz noch von Bitterkeit erfüllt war und ich einen tiefen Schmerz in meinem Inneren verspürt. 22. Da handelte ich unvernünftig und one einzigt, so dass ich dir gegenüber wie ein unvernünftiges Tier auftrat. 23. Denik bleibe ich beständig in deiner Nahe, denn du holst mich fest in meiner rechten Hand. 24. Du wirst mich jemals deinem Wesen ratschlos leiten und mich am Ende in Ehren bei dir aufnehmen. 25. Wenn habe ich im Himmel außer dir? Wenn ich dich besitz, begehr ich nichts anders auf dieser Erde. 26. Auch wenn mein körperlich Kraft und mein Herz schwinden sollten, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Herzens und mein rechtmäßiger Anteil. 27. Es ist offensichtlich, dass diejenigen, die sich von dir entfernen, zu Grund gehen, du vernichtest all, die true Breschen. 28. Für mich jedoch ist die Nahe zu Gott das höchste Gut, ich habe mein Vertrauen auf Gott, den Herrn, gesetzt, von all seinen Taten zu berichten.